Das russische Institut für Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-il-ismus, die russische Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-il-ismus durch den Gesellschaft Rostov und die russische Gruppe für die Solidarität mit der DVRK, die britische Sungun-Politik durch den Gesellschaft und die tschechisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft Pekdusan veröffentlichten jüngst auf Internet-Homepages das historische Schreiben des verehrten Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas zur Verstärkung der Rolle des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft bei der Verwirklichung der koreanischen sozialistischen Sache.